Tja, wer stirbt nicht gern im Bett, folgt nur meinem Beispiel. Zeigt der Himmel sich nicht nett, dann zeigt, was in dir steckt. Trödeln, dass man dir den Arsch nicht einfriert, sondern leckt. Tja, wer stirbt nicht gern im Bett in aufgewühlten Zeiten? Rückt das Spruchband rot und fett, pump stolz in deine Brust. Doch the West is best, du weißt schon, wann du abhauen musst. Ihr lieben Souvenirs der goldenen Jahre hier. Rolex-Uhren aus Blech, also wirklich wie echt. Ein bisschen Kapital, Bangkok wird kolossal. Tja, wer stirbt nicht gern im Bett, vergiss ganz schnell dein Karma. Balancier auf morschem Brett, das endet leicht fatal. Sei ein Star, zahlbar, plan in den Staaten ein Lokal. Nehmt mich glatt ein bisschen mit, dieses war mein größter Hit. Miss Saigon, jung und schön, und ich hab sie gekrönt. Was zahlten sie mir nur für diese Durchschnittshur? Aufgepasst, USA, ich werd Champ, bin gleich da. Der Mensch bleibt immer ein Tier, die Regeln sind gleich. Für König und Knecht, gib mir Franc oder Dollars dafür. Ich zauber ein Reich, ich mach es euch recht. Schwach ist die Sorge und mies, wo man nichts will als Reis und den Tüchtigen hasst. Ich muss doch ins Paradies, wo's heißt, das ist mein Preis und du zahlst und es passt. Wär ich doch American, wo einfach alles geht. Und jeder Businessman weiß, wo er steht. Ist von Bangkok dann hinaus, mischen sie sich Champagner aus. Drüben ist es mein Herz zu Haus. Amerika! Also stirbst du gern im Bett, vergiss dein Vaterländchen. Raus aus offen mir den Fett, schwimm oben wie ein Stück Kork. Uncle Ho! Ich schick ne Karte aus New York!